الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد alles hoch gebührt Allah dem Herrn der Welten Allahs Segen und Barmherzigkeit sei auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, ich erinnere mich und euch immer wieder daran, Allah Azza wa Jal, und dass wir uns vor ihm vorsehen, auf eine Art und Weise, die seiner gebührt, subhanahu wa ta'ala, dass wir uns vor ihm vorsehen, indem wir die Sünden unterlassen, die großen von ihnen als auch die kleinen, und dass wir die Wahrheit sprechen und der Wahrheit gemäß leben, auf dass wir zu den Wahrhaftigen zählen mögen. Liebe Geschwister, wir möchten uns heute mit einem Gleichnis aus dem edlen Koran beschäftigen, durch das Allah Azza wa Jal uns seine Vorgehensweise aufzeigt, sein Geheimnis aufdeckt, wie er mit den Menschen umgeht, je nachdem, wie sehr sie sich an der Wahrheit festklammern und wie sehr sie sich von der Wahrheit entfernen. Ein Gleichnis, liebe Geschwister, ist nichts anderes, als dass man ein Beispiel rausgreift aus der Umgebung der Person, der man diese Sache erklären möchte. Ein Beispiel, das ihm die Realität der Aussage näher bringen soll. Imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, sagte, mancher uns vorausgegangen, rechtschaffene Menschen haben gesagt, wenn ich ein Gleichnis aus dem edlen Koran höre und nicht verstehe, dann weine ich über mich selbst. Denn Allah der Erhabene sagte, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Was sinngemäß übersetzt bedeutet, diese Gleichnisse stellen wir für die Menschen auf, aber begreifen tun dies nur die Wissenden unter ihnen. Wissen kann man erwerben, liebe Geschwister. Die Wahrheit, liebe Geschwister, obsiegt manchmal und zeigt sich manchmal. Und manchmal taucht sie ein wenig unter und man sieht oben die Falschheit und man erkennt die Wahrheit nicht. Und das ist eine Sache, Allah sagte, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Allah sagte sinngemäß übersetzt, diese Tage lassen wir unter den Menschen wechseln. Mal die einen, mal die anderen. Allah Azza wa Jalla erhöht den einen, den anderen erniedrigt er, aber er bleibt, subhanahu wa ta'ala, der absolute König. Wenn wir in der Vergangenheit einmal schauen, sehen wir, dass es Völker gegeben hat, die mächtiger waren als Völker, die wir heutzutage haben. Wenn wir uns das Imperium des Persischen Reiches betrachten, dessen von der horizontal betrachtet gesehen, ganz im die Grenze ungefähr war bei China im Osten und da wo also Pakistan ist und Afghanistan ist, da war ungefähr die Grenze und ging im Westen bis nach Ägypten, liebe Geschwister. Und wenn wir die Norden und Süden betrachten, begann es in etwa bei Georgien, Armenien heutzutage und endet im Jemen im Süden der arabischen Halbinsel. Wobei der größte Teil der arabischen Halbinsel selbst davon verschont geblieben ist. Dann kam der Islam, geführt von Umar ibn Khattab, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, aber was hat ihn mächtig gemacht? Was hat ihn gestärkt? Es war nichts anderes als La ilaha illallah. Es war nichts anderes als La ilaha illallah, dass das Persische Reich zum Scheitern geführt hat. Wenn wir uns das Römische Reich schauen, das Oströmische Reich anschauen, Byzanz, dann stellen wir fest, dass es von Osten nach Westen, im Osten bei der Türkei begrenzt war, heutigen Türkei meine ich damit, und im Süden, im Osten von der Türkei begrenzt war und im Westen, in Spanien und Norden Marokkos heutzutage. Und was den Norden angeht, dann sehen wir, dass es von von Italien bis nach Ägypten, von Norden bis nach Süden, von Italien bis nach Ägypten begrenzt war. Und Ägypten offensichtlich, gemäß den Karten, die ich mir angeschaut habe, war offensichtlich komplett belegt, Allahu A'lam. Aber wie gesagt, man kann sich vorstellen, wie riesengroß dieses Imperium gewesen ist. Aber wir sagen zu diesem Volk das Gleiche, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, zum Volk der Ad und der Thamud in Surat al-Haqqa, als er sagte, فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةً. Siehst du von ihnen irgendetwas übrig? Ist von ihnen irgendetwas übrig geblieben? Schauen wir uns das folgende Gleichnis aus dem edlen Koran an, in Surat al-Ra'd. Allah sagte sinngemäß übersetzt, er, subhanahu wa ta'ala, lässt vom Himmel Wasser herabkommen. Und dann fließen Täler entsprechend ihrem Maß. Daraufhin trägt die Flut aufschwellenden Schaum. Und aus dem, worüber man das Feuer anzündet, im Trachten danach Schmuck oder Geräte anzufertigen, entsteht ein ähnlicher Schaum. So prägt Allah im Gleichnis das Wahre und das Falsche. Was nun den Schaum angeht, so vergeht er nutzlos. Was aber den Menschen angeht, was aber den Menschen nützt, das bleibt in der Erde. So prägt Allah die Gleichnisse. So prägt Allah die Gleichnisse. Lass uns dieses Gleichnis verstehen. Er, subhanahu wa ta'ala, lässt vom Wasser Himmel, also Regen, herabsenden. Dieser Regen, ich fasse das aus Zeitgründen ein bisschen zusammen, dieser Regen, liebe Geschwister, ist nichts anderes als die Offenbarung Allahs subhanahu wa ta'ala. Ist nichts anderes als die Wahrheit, die Allah vom Himmel herabsendet. Was passiert mit dem Wasser? Dann fließen Täler entsprechend ihrem Maß. Das heißt, wie groß kann eine Welle sein oder wie groß kann ein Tal an Wasser aufnehmen, je nachdem wie groß das Tal ist. Je größer das Tal ist, desto mehr Wasser wird dort fließen. Und je kleiner das Tal ist, desto weniger Wasser wird dort fließen. Und das ist der Vergleich mit dem Herzen des Gläubigen oder des Menschen allgemein. Der eine nimmt viel vom Wissen. Der eine nimmt viel von der Offenbarung Allahs. Und der andere hat ein kleines Herz mit wenig Iman, wenig Speicher und nimmt wenig von der Wahrheit, die Allah Azza wa Jal herabgesandt hat. Allah sagt über dieses fließende Wasser im Tal, daraufhin trägt die Flut aufschwellenden Schaum. Mit dem aufschwellenden Schaum auf dem Wasser ist alles gemeint, was das Wasser wegspült. An Schmutz, an Dreck, an Schaum und ähnliches. Dieser Schmutz und dieser Dreck vergleichen die Tafsir-Gelehrten diesem Gleichnis mit den zweifelhaften Dingen, mit den Dingen, die dich in deinem Glauben in Zweifel versetzen könnten, Dinge, die in der Religion manchmal, weil du wenig Wissen hast, nicht klar sind, und wie wenn jemand kommt und dir irgendeine Sache sagt, guck mal im Koran, da steht das, aber auf der anderen Seite steht das, das ist doch ein Widerspruch, dann hat er in dir einen Zweifel hervorgerufen, je nachdem wie stark dein Iman ist. Aber dieser Schaum, liebe Geschwister, was passiert mit ihm? Das werden wir gleich am Ende der Aya sehen. Das ist das erste Gleichnis. Das zweite Gleichnis sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und aus dem, worüber man das Feuer anzündet. Was macht man mit dem Feuer? Man macht zum Beispiel, der Schmied benutzt das Feuer, um Eisen, oder besser gesagt um Gold, ein Goldschmied benutzt das Feuer, um den Schmutz mit dem Blasebalg zu entfernen. Der Blasebalg, den benutzt er, damit das Feuer eine bestimmte Temperatur bekommt, und dann versucht er, den Schmutz zu entfernen, der sich auf diesem Gold oder Silber oder was auch immer bildet. Und er macht das im Trachten, danach Schmuck oder Geräte anzufertigen, was auch immer. Da entsteht auch ein ähnlicher Schaum beim Goldschmied. Allah sagt, so prägt Allah im Gleichnis das Wahre und das Falsche. Was den Schaum angeht, sowohl der auf dem Fluss, sowohl der auf den Tälern, als auch den Schaum auf dem Gold und auf dem Silber und ähnlichem, so vergeht er nutzlos. Genauso sind diese zweifelhaften Dinge, die man in dein Herz versetzt, wenn du in deinem Herz Iman hast und Wissen hast von der Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. Der Schaum, was ihn angeht, so vergeht er nutzlos. Was aber den Menschen angeht, was den Menschen nützt, das bleibt in der Erde. Das Gold bleibt zurück. Das Wasser bleibt zurück und nützlich für die Menschen, und sie profitieren davon. So prägt Allah die Gleichnisse. Der Sinn dieses Gleichnisses ist nicht anders, liebe Geschwister, als dass man natürlich Allahs Aufruf annimmt, dass man auch Allahs Aufruf folgt. Allah sagte nämlich in der darauf folgenden Aya sinngemäß übersetzt, für diejenigen, die auf ihren Herrn hören. Das heißt, wenn er sie aufruft zur Wahrheit, wenn er sie aufruft zu La ilaha illallah, dann hören sie darauf, dann bekommen sie das Beste. Und das Beste ist das Paradies. Diejenigen aber, die nicht auf ihn hören, die nicht auf Allah hören, wenn er sie aufruft, das umzusetzen, was er von ihnen verlangt, und dem aus dem Weg zu gehen, was er verbietet, wenn sie alles hätten, diese Menschen, wenn sie alles hätten am Tag der Auferstehung, was auf der Erde ist, alles besäßen und noch einmal das Gleiche dazu, würden sie sich sicherlich versuchen, damit loszukaufen. Allah sagt, für sie wird es aber eine böse Abrechnung geben und ihr Zufluchtsort ist die Hölle, eine schlimme Lagerstadt. Eine böse Abrechnung, weil sie für jede Kleinigkeit zur Rechenschaft gezogen werden. Im Gegensatz zum gläubigen Menschen, dem inshallah ta'ala vergeben wird. Und mit dem nicht so hart verfahren wird. Aber der andere, liebe Geschwister, er wird nicht nur gefragt werden nach seiner Religion und dem Propheten, den er geleugnet hat, sondern wird danach gefragt werden, was er gegessen und getrunken hat. Denn all dies gehört zu den Geschenken Allahs, auf die er kein Anrecht eigentlich gehabt hatte. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, in Surat al-Shura, 47, sinngemäß übersetzt, hört auf euren Herrn, bevor von Allah ein Tag kommt, der nicht zurückgewiesen wird. Keinen Zufluchtsort werdet ihr an jenem Tag haben und keine Möglichkeit, etwas zu leugnen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, As-Sittir, das ist einer seiner Namen, subhanahu wa ta'ala, die darauf hindeuten, dass er die Fehler und die Mängel und die Sünden der Menschen häufig verdeckt und häufig ihnen vergibt, sodass er sie nicht bloßstellt. Wir bitten Allah Azza wa Jal, dass er uns am Tag der Auferstehung auch nicht bloßstellt. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass unsere Sünden vergibt, all unseren Geschwistern, die vor uns gelebt haben, die mit uns leben, die nach uns leben werden, denn das Paradies ist groß genug für jeden von uns. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns beschützen und uns nicht bloßstellen am Tag der Auferstehung und uns ehren, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns eure Sünden vergeben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka alaikum.